Ihr Maler, lasst euch etwas sagen. Ihr habt so viel uns zu schildern. Ich frage euch, darf ich's wagen? Es fehlt etwas euren Bildern. Sagt, warum malt ihr denn nur weiße Engel, die vom blauen Himmel schweben? Diese kleinen nackten Wänge muss es doch auch anders geben. Warum denkt ihr denn nie danach, dass auch ein Engel schwarz sein kann, die viele kleinen Kinder sehen euch bitte an? Ob wir arm oder reich sind, wir werden alle vergehen. Das zeigt, dass wir alle gleich sind, wenn wir vor dem Himmel stehen. Und lasst sie tanzen im ewigen Reigen, rundherum im bunten Kreise, jedem klingen zart die Geigen und der liebe alte Weise. Sehen euch bitte an. Denn ob wir arm oder reich sind, wir werden alle vergehen. Das zeigt, dass wir alle gleich sind, wenn wir vor dem Himmel stehen. Und lasst sie tanzen im ewigen Reigen, rundherum im bunten Kreise, jedem klingen zart die Geigen und der liebe alte Weise.